Nummer 4. Unser Angebot der Woche, das neueste Handy von Siemens, natürlich mit Videofunktion und vielen tollen Extras. Diese Woche für nur 129 Euro. Holen Sie sich das top aktuelle Handy zum Superpreis von nur 129 Euro. Dieses Angebot gilt nur diese Woche. Kaufen Sie jetzt. Unser Angebot der Woche, das neueste Handy von Siemens, natürlich mit Videofunktion und vielen tollen Extras. Diese Woche für nur 129 Euro. Holen Sie sich das top aktuelle Handy zum Superpreis von nur 129 Euro. Dieses Angebot gilt nur diese Woche. Kaufen Sie jetzt!